Geleitwort zum Wiederaufnahmeantrag von Horst Mahler betreffend die Verurteilung zu 12 Jahren Freiheitsstrafe wegen gefürchteter Meinungsäußerungen zur Judenfrage. Seit langem erwartet, jetzt ist es passiert. Die Holocaust-Justiz hat sich von der Führung des Bundesverfassungsgerichtes selbst in die Luft gesprengt. Zwar kann sie meinen Wiederaufnahmeantrag noch einmal ablehnen, und wahrscheinlich wird sie das auch tun. Aber damit verschlimmert sie nur die Lage der Nachkriegsordnung auf dem Territorium des Deutschen Reiches. Mit seinem Beschluss in der Sache der Publizistin Ursula Haverbeck 1 BVR 673-18 vom 22. Juni 2018 hat der erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes endlich zugegeben, was Holocaustleugner seit Jahrzehnten stets und immer wieder geltend gemacht haben. Das Verbot, den Holocaust zu leugnen, § 130 Absatz 3 StGB, ist kein allgemeines, die Meinungsfreiheit beschränkendes Gesetz, sondern ein gegen bestimmte Meinungen gerichtetes Sondergesetz. Gesetze dieser Art sind im Umkehrschluss zu Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz verboten. Im Falle Haverbeck hätte das Bundesverfassungsgericht der Verfassungsbeschwerde stattgeben müssen. Die Verurteilungen wegen Holocaustleugnung waren aufzuheben und die Publizistin freizusprechen. Nach offizieller Lesart ist das Bundesverfassungsgericht dafür da, die dreigeteilte Staatsgewalt in der vom Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vorgezeichneten Spur zu halten. Diese Propaganda lebt von der Illusion, dass das Grundgesetz eine Verfassung der Freiheit, die Bundesrepublik ein Staat und die Feinde des Deutschen Reiches jetzt auf einmal Freunde des deutschen Volkes seien. Dem Vergessen anheimgegeben ist die Grundsatzrede von Professor Dr. Carlo Schmidt, dem Vater des Grundgesetzes, vor dem Parlamentarischen Rat vom 8. September 1948, in der er darlegte, dass die Bundesrepublik Deutschland kein Staat, sondern die Organisationsform einer Modalität der Fremdherrschaft, OMF-BRD, und das Grundgesetz keine Verfassung, sondern ein Besatzungsstatut ist, das auch nicht durch fortgesetzte Änderungsgesetze des Deutschen Bundestages zu einer Verfassung reifen kann. Kaum beachtet ist der Vortrag des Bundesverfassungsrichters AD, Professor Dr. Ernst Wolfgang Böckenförde, im Salon der Henkelerben, der enthüllte, dass das Toleranzgebot Artikel 1 und 3 Grundgesetz die Ehe als Institution hohlförmig und die Erziehung unserer Jugend unmöglich mache. Damit ist gesagt, dass eine feindliche Fremdherrschaft über das deutsche Volk unter falscher Flagge, unter der Flagge des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, den kulturellen Völkermord am deutschen Volk vorantreibt, der sich als schleichender Bevölkerungsaustausch manifestiert. Der Hebel, das zu bewirken, ist das Holocaust-Narrativ. Mit dem Haverbeck-Beschluss vom 22. Juni 2018 ist jetzt der Beweis erbracht, dass das Bundesverfassungsgericht, das keinerlei Kontrolle unterliegt, dazu bestimmt ist, sicherzustellen, dass die Auslegung des Grundgesetzes durch die Gerichte der maßgeblich vom Holocaust-Narrativ gestützten kulturellen Hegemonie des Judentums nicht in die Quere kommt. Das Judentum, als Dreiklang von Kapitalismus, Demokratie und Atheismus, ist der Menschheit ein Todesengel. Martin Buber, das Nein zum Leben der Völker. Jesus Christus, Teufelskinder, deren Vater der Vater der Lüge und ein Menschenmörder von Anbeginn ist. Johannes 8,44. Es ist die Dreistigkeit der Bundesverfassungsrichter Papier, Hohmann Denhardt, Brüde, Geier, Eichberger, Schluckebier, Kirchhoff, Massing und Paulus, die uns jetzt aus dem Wachkoma erwecken wird. Sie haben sich mit dem Wunsiedel-Beschluss 1 BVR 2150-08 vom 4. November 2009 und dem Haverbeck-Beschluss 1 BVR 673-18 vom 22. Juni 2018 zur Kenntlichkeit entstellt, indem sie sich die Kompetenz anmaßten, die Grundrechte nach Bedarf außer Geltung zu setzen. Dabei ist zu bedenken, dass, Wenn ein Richter in seinen Entscheidungen Rechtsblindheit und Hass auf das Deutschtum offenbart, man vernünftigerweise von einer individuellen Fehlhaltung ausgehen sollte. Äußern sich aber 9 Richter im Verbund als Spruchkörper eines Obergerichtes, dann hat man es mit einem hoheitlichen Willensakt zu tun, der aus der Macht eines Akteurs fließt, der nicht gesehen werden will. Alles deutet darauf hin, dass es jene Macht ist, die Carlo Schmitt als Modalität einer Fremdherrschaft identifiziert hat. Man kann diese nur beim Namen nennen, wenn man, mit dem dritten Auge versehen, kognitiv in das Geschiebe der Kräfte eintaucht, die die großen Kriege des 20. Jahrhunderts willentlich herbeigeführt haben, um eine gegebene Ordnung in Chaos zu verwandeln, aus dem erst jene Ordnung hervorgehen könnte, deren Erschaffung der Judengott seinem Eigentumsvolk geboten hat, die Hölle. Fast könnte man meinen, die hier namentlich aufgeführten Juristen wollten sich jetzt auch der Herrschaft des Judentums entgegenstellen, indem sie den Schutz für das Holocaust-Narrativ maßlos übertreiben, damit endlich auch der Dümmste durchschaut, was hier gespielt wird. Wie anders zu erklären wäre es, dass die Richter das Leugnen eines Verbrechens dessen Verherrlichung nennen? Dass sie als eine gefährliche Spezies die geneigte Zuhörerschaft erfunden haben, deren schiere Existenz auf deutschem Boden ein so großes Risiko für die Judenheit darstellt, dass die Redefreiheit abgeschafft werden müsse. Mit dem Haferbeck-Beschluss sind wir an der Schwelle zu einer qualitativ anderen Erkenntnislage angelangt. Die Fremdherrschaft, unter der das deutsche Volk seit über 70 Jahren leidet, war für unsere Feinde bisher eine Erfolgsgeschichte, weil die Sieger über das Deutsche Reich sich als Befreier darstellen konnten. Mit einer ausgeklügelten Strategie wurden wesentliche Begriffe, zum Beispiel Ehe, Familie, Volk, Staat, Nation, Heimat, Autorität, Ordnung, Ehre, Wahrheit und Gott negativ konnotiert. Nur wenigen Deutschen war bewusst, dass diese Entwicklung nicht schicksalhaft, das heißt zufällig, ihren Lauf nahm, sondern die Äußerung eines über Jahrtausende gespannten Willens ist, der auf die Versklavung der Menschheit und die Vernichtung der wehrhaften völkischen Strukturen gerichtet ist. Zitat: Etwas ist, was es ist, nur in seiner Grenze. Zitat Ende. Hegel. Volk ist Volk nur in seiner Grenze. Die Entgrenzung der Völker ist Völkermord. Seit dem Jahre 2015 wird dieser Zusammenhang, dank Angela Merkel, den europäischen Völkern bewusst. Ohne die Entgrenzung der europäischen Nationen und die Einladung an die afrikanischen und asiatischen jungen Männer, Deutschland und das übrige Europa friedlich zu besetzen, wäre die Alternative für Deutschland, AfD, wohl noch lange nicht zur stärksten politischen Kraft in Deutschland geworden. Der wesentliche Gedanke, der in dieser Partei wirkt, ist nicht nur der Wille, deutsch zu sein und deutsch zu bleiben. Es ist auch die Erkenntnis, dass die jungen Männer aus Afrika und Asien als Eroberer nach Deutschland kommen und die menschengemachten Flüchtlingsschicksale die Propagandakulisse sind, hinter der sich die Eroberungsabsicht verbirgt. Anders als die militärische Eroberung durch die Truppen der USA, Großbritanniens und der Sowjetunion im Jahre 1945, kann die Invasion der Migranten aus Afrika und Asien den Deutschen nicht als Befreiung vermittelt werden. Sie wird zunehmend wahrgenommen als das, was sie in Wahrheit ist. Die antideutsche Propaganda versagt in dem Maße, wie der Ausdruck Lügenpresse als Kampfparole in den Köpfen der deutschwilligen Deutschen sich fest und durchsetzt. Die lebenswichtige Konsenserzeugung im besetzten Deutschland beruht auf der zweiwertigen Deutungsschablone faschistisch-demokratisch. Alles, was sich nicht in die Interessenmatrix der Judenheit fügt, wird als faschistisch denunziert. Dabei ist Faschismus ein verschleierndes Synonym für Antisemitismus. Die jeweilige Verteilung der Wahlstimmen unter den Blockparteien ist prinzipiell nebensächlich. Auf die Stimmung kommt es an. Bis zum Jahre 2015 war die Stimmung in Deutschland und Resteuropa systemkonform. Der Migrationsdruck hat im Jahre 2015 einen Stimmungsumschwung bewirkt. Die Politik hat keinerlei Mittel zur Gegensteuerung in der Hand. Jedes Wort, das Politiker in der Öffentlichkeit absondern, steigert die Wut der Wähler. In dieser Lage wird der Kampf gegen rechts zum alles überwuchernden Politiktopos. Immer größere Teile des Wahlvolkes werden in die rechte Ecke gestellt, in der sie von der Teilhabe am konsensgesteuerten Politikbetrieb ausgeschlossen sind. Die Lage wird instabil. Der kulturellen Hegemonie des Judentums droht Gefahr. Wir wären schlecht beraten, wenn wir auf die Erwartung setzen würden, dass die Lage sich systemimmanent wieder stabilisieren werde. Mit dem Haverbeck-Beschluss signalisiert das Bundesverfassungsgericht seine Entschlossenheit, geneigte Zuhörerschaften nach Bedarf aus dem Politikbetrieb auszuschalten. Das vorgegebene Muster ist einfach und effektiv. Was an sich als Meinungsäußerung zu schützen ist, verliert diesen Status, wenn virtuelle Zuhörerschaften sich durch diese Meinungen zu rechtsgut verletzenden Handlungen motivieren könnten. Der Trick dabei ist, dass die Zuhörerschaften bemüht werden, um die Gedankenäußerung als solche zu kriminalisieren mit der Begründung, dass es sich um einen vorverlagerten Rechtsgüterschutz handele. Dieses Muster wurde entwickelt am Beispiel der Holocaustleugnung. Diese wird in diesem Zusammenhang als Verherrlichung der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft gewertet. Letzterer Ausdruck ist eine Gattungsbezeichnung, die eine unendliche Vielzahl von Gedanken umfasst, die vom Inhaber der Deutungshoheit, also vom Bundesverfassungsgericht, unter die Gattung subsumierbar sind. Vorstehend wurde mit Bedacht die Formulierung gewählt, wenn virtuelle Zuhörerschaften sich motivieren könnten. Es wurde nicht gesagt, Zuhörerschaften werden motiviert. Die Passivform wurde bewusst vermieden, weil diese einen Kausalnexus suggeriert, der nur in der Natur unmittelbar vorkommt, im Geistesleben dagegen nur vermittelt, zum Beispiel durch Hypnose und ausnahmsweise. Es ist also falsch zu sagen, dass Gedanken motivieren. Es ist die Person, die aufgrund von Gedanken sich motiviert. Das Ich, die Person, ist verantwortlich und nicht der Gedanke. Die Gedanken sind frei. Das Konzept der geistigen Brandstifter ist eine Spielart des Totalitarismus. Es verwandelt den Kampf der Meinungen in geistigen Bürgerkrieg. Das Prinzip des Meinungskampfes ist es, Gedanken zu entmächtigen bzw. zum Verschwinden zu bringen. Der geistige Bürgerkrieg aber zielt auf die Person des Andersmeinenden, die liquidiert werden soll. Das Bundesverfassungsgericht macht sich zum Wegbereiter des Totalitarismus. Dagegen ist Widerstand geboten. Jetzt ist es an der Zeit, die Seiten zu wechseln und die Partei der deutschwilligen Deutschen zu ergreifen. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Gorbatschow. Horst Mahler.